stehst du nun, alter Mann, weiß nicht mehr, was tun. Heute nicht, morgen nicht, niemals mehr. Die Gegenwart lief dir fort, du holst sie nicht ein an deinen Schuh. Klebt die Zeit zäh wie Teer. Gestern war deine Kraft von allen begehrt. Wie viele Jahre lang hat man von dir gezählt? Heute niemandes Knecht und trotzdem kein Herr. Nur ein alter Mann, der zu gern nützlich wär. 30 Jahre bleiben mir bis dahin Zeit. 30 Jahre und dann bin auch ich so weit. 30 Jahre sind nicht viel, wenn man bedenkt, dass die Zeit mir keine Stunde davon schenkt. Dass die Zeit mir keine Stunde davon schenkt. Wie steh ich dann, alter Mann, mal auf deinem Platz? Braucht man mich mehr als dich? Hilft man mir? Oder falle ich, so wie du, einem reifen Apfel gleich ins Gras? Lernte ich nichts von dir? 30 Jahre bleiben mir bis dahin Zeit. 30 Jahre und dann bin auch ich so weit. 30 Jahre sind nicht viel, wenn man bedenkt, dass die Zeit dir keine Stunde davon schenkt. Dass die Zeit dir keine Stunde davon schenkt.